Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute, die prägnante Stimme aus dem Hintergrund, der amerikanische Sänger David Crosby. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Guinevere had green eyes like yours, milady, like yours. She'd walk down through the garden in the morning after it rained. Peacocks wandered aimlessly underneath an orange tree. Why can't she see me? Guinevere drew pentagrams like yours, milady, like yours. Late at night, when she thought that no one was watching at all, on the wall. She shall be free. She turns her gaze down the slope to the harbor where I lay anchored for a day. Guinevere had golden hair like yours, milady, like yours. Streaming out when we'd ride through the warm wind down by the bay. Yesterday, seagulls circle endlessly. I sing in silent harmony. We shall be free. Thank you. Crosby, Stills, Nash mit dem David Crosby-Klassiker Guinevere, ein Song, der mehrfach gecovert wurde und der einer der typischen Songs des charismatischen Sängers und Gitarristen ist. Um David Crosby geht es heute in diesem Soundcheck. Er gehört jedenfalls hierzulande immer noch für viele zu einem unentdeckten und unerforschten musikalischen Terrain und verkörpert doch wie kaum ein anderer den Lebensstil der kalifornischen Hippies der End-60er, der Woodstock-Generation, den Protagonisten in dem Film Easy Rider und noch einiges mehr. Seine ersten Gehversuche machte Crosby in einer nicht minder legendären Band, den Byrds. Es gibt einige Byrds-Songs, die erstmal wenig mit Crosby gemeinsam haben, Hey Mr. Tambourine Man oder Turn, dann aber auch solche wie das gerade gehörte 8 Miles High, wo schon der mehrstimmige Gesang, der auf so vielen anderen Crosby-Stücken zu hören ist, zum Tragen kommt. Die andere Supergroup, in der Crosby dann später gespielt hat, ist Crosby, Stills, Nash & Young. Viele der Mitglieder wie Neil Young oder Stephen Stills haben auch unabhängig davon Karriere gemacht, aber diese Band prägte wie keine andere den West Coast-Stil, mal leise akustisch, mal zornig elektrisch verstärkt. Und wie das bei vielen musikalischen Egos in einem Raum so ist, es wird gekämpft, gestritten und heiß diskutiert. Und ist es ein Segen, dass Stephen Stills im Endeffekt nachgab und die aggressive Stimme Crosbys in seinem Song Almost Cut My Hair wahrscheinlich auch dank der Mitwirkung von Neil Young dann doch zuließ. So nachzulesen im Booklet von Voyage, einer exquisiten 3-CD-Box, die das Werk David Crosbys zusammenfasst. Crosby, Stills, Nash & Young mit Almost Cut My Hair. Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way. Together, I'm going to get down in that sunny southern weather. feeling very fine. The air was clear and slightly damp. Celebrate the ride of the train. We were talking kind of lonely, about not having to go out soon again. feel it, sorry, sad you have us all. You know the reason I'm the only man here to tell. You know that Indian girl, she wasn't an Indian, she was the law. Cowboy Movie, ein Song von David Crosbys Soloalbum If I Only Could Remember My Name von 1970, bei dem er so gut wie alle Zeit der Welt in einem Studio in San Francisco verbrachte, bei dem viele Freunde von The Grateful Dead über Neil Young und Johnny Mitchell bis hin zu Graham Nash vorbeischauten und ihren Beitrag leisteten. Heraus kam eine LP, die heute noch einzigartig ist und vor allem von künstlerischer Freiheit geprägt ist, die den Geist der frühen amerikanischen Hippies genauso in sich trägt wie Crosbys Hang zu komplexen Gesangsharmonien. Mehr von dieser wichtigen LP im Laufe dieses Soundchecks. Hier eine späte Komposition von Crosby, die er mit seinem Langzeitpartner Graham Nash einspielte. Homewards Through the Haze. First rain of winter, first fall from grace. It's my first hollow echo in the halls of praise. How could Samson, I thought he was blind as a bat. How could he have torn down a temple like that? How could little Caesar, how could he know where of his spoke? David Crosby hatte nicht nur eine kurze Liebesbeziehung zu Singer-Songwriterin Joni Mitchell, er produzierte auch ihr erstes Album und erklärte immer wieder, dass Joni seine Lieblingsautorin ist, wenn es um expressive und einfühlsame Songs ging. Kein Wunder, dass Joni Mitchell hier auch einen Platz in diesem Soundcheck gebührt, zumal eine Strophe des Songs Guinevere auch ihr gewidmet war und sie genauso wie Crosby ihre Gitarre mit sogenannten Open Tunings spielt, also sie anders stimmt, um ihr andere Klänge zu entlocken. Joni Mitchell und David Crosby hatten ähnliche Herangehensweisen, was man auf den Alben von Joni Mitchell gut heraushören kann. Hören wir sie von ihrem Album Hera mit dem Song For Sharon. Children, Mama and Betsy say, when you yourself a charity. Help the needy and the crippled. Put some time into ecology. Well, there's a wide, wide world of noble causes and lovely landscapes to discover. But all I really want to do right now is find another lover. When we were kids in Maidstone, Sharon, pretty lady in the white lace wedding gown, and walking home on the railroad tracks, or swinging on the playground swing. Love stimulated my illusions more than anything. And when I went skating after Golden Reggie, you know it was white lace I was chasing dreams. Mama's nylons underneath my cowgirl jeans. He showed me first to get the kisses, and then you get the tears. But the ceremony of the bells and lace still veils this reckless fool here. Joni Mitchell mit Song for Sharon. David Crosby hat in seiner Karriere die ersten großen Erfolge mit den Birds gefeiert. Und vieles, was seine späteren Songs so ausmachte, kann man auf einigen frühen Birds-Songs aus den 60er Jahren schon raushören. Ein gutes Beispiel für die komplexen Gesangsharmonien, die schon fast an mittelalterliche Gesänge erinnern, ist der Song Renaissance Fair, die dann später beim Klassiker Déjà Vu mit Crosby, Stills, Nash & Young zu voller Reife gelangt sind. I smell cinnamon. think that maybe I'm dreaming. I think that maybe I'm dreaming. I think that maybe I'm another time around the wheel, I would probably know just how to deal with all of you. And I feel like I've been here before. Man glaubt es heute kaum noch, aber zu seiner Zeit, 1970, war eine Komposition wie Déjà-vu schon fast experimentell und absolut einzigartig und ist es irgendwo bis heute geblieben. David Crosby hatte seine große kreative Zeit Anfang der 70er Jahre besonders dokumentiert auf seinem Soloalbum If I Only Could Remember My Name. Ob Rock, experimentelle Gesänge oder introvertierte Folksongs, das Album ist ein einziges Leuchtfeuer von Ideen, die wirklich nichts mit kommerziellem Kalkül zu tun hatten. Hören wir den Song What Are Their Names? Thank you. In den USA hat Crosby eigentlich mehr Schlagzeilen mit seinen Drogeneskapaden gemacht als mit seiner Musik. Mitte der 80er saß er dann für einige Zeit in einem Gefängnis in Texas, was ihm die Chance gab, von seiner Drogenabhängigkeit loszukommen. Und es war im Gefängnis, wo er seine Stimme, seine spezielle Art, die Gitarre zu stimmen und sich selbst als Musiker wiederentdeckte, indem er in der Gefängnisband spielte und seinen ersten richtigen Song seit Jahren schrieb, den er dann 1988 mit Crosby, Stills, Nash & Young veröffentlichte, Compass. In a blindfold, tenfold more than I've invested now in sight. I have traveled beveled mirrors in a fly crawl. Losing the reflection of a but like a compass seeking north, there lives in me a still, sure spirit part. Clouds of doubt are cut asunder by the lightning and the thunder shining from the compass of my heart. I have flown the frantic flight of bat wings. Like a fish out of the water. Waiting for mercy. that. But like a compass seeking north, there lives in me a still, sure spirit call. Clouds of doubt are cut asunder by the lightning and the thunder shining from the compass of my. Hören wir bis zu den Nachrichten noch einen Song von Crosbys Soloalbum If I Only Could Remember My Name, bei der er genau diese Harmonien verwendet, für die er so berühmt geworden ist. Er sagte selbst mal in einem Interview, dass die Magie unter den Sängern dafür verantwortlich ist, dass ein solcher Klang entsteht, und das hat nicht so viel mit stimmlicher Ausbildung zu tun. Tampala's High at a Bar Free, gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck.